Achtes Buch, erstes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Achtes Buch. Fortsetzung der Erzählung Agathons von seiner Versetzung nach Athen bis zu seiner Bekanntschaft mit Danae. Erstes Kapitel. Agathon kommt nach Athen und widmet sich der Republik. Eine Probe der besonderen Natur, desjenigen Windes, welcher von Horaz Aura Popularis genannt wird. Mein Vater hielt sich nur so lange zu Korinth auf, als es seine Geschäfte erforderten, und eilte, mich in dieses Athen zu versetzen, welches sich meiner verschönernden Einbildung in einem so herrlichen Lichte darstellte. Ich gestehe dir, Danae, und ich hoffe, die fromme Pflicht gegen meine Vaterstadt nicht dadurch zu beleidigen, dass der erste Anblick mit dem, was ich erwartete, einen starken Absatz machte. Mein Geschmack war zu sehr verwöhnt, um das Mittelmäßige, worin es auch sein möchte, erträglich zu finden. Er wollte gleichsam alles in diese feine Linie eingeschlossen sehen, in welcher das Erhabene mit dem Schönen zusammenfließt. Und wenn er diese Vollkommenheit an einzelnen Teilen gewahr wurde, so wollte er, dass alles zusammenstimmen und ein sich selbst durchaus ähnliches, symmetrisches Ganzes ausmachen sollte. Von diesem Grade der Schönheit war Athen, so wie vielleicht jede andere Stadt in der Welt, noch weit entfernt. Indessen hatte sie doch der gute Geschmack und die Verschwendung des Perikles mit Hilfe der Phidias, der Alkamenes und anderer großer Meister in einen solchen Stand gestellt, dass sie mit den prächtigsten Städten der Welt um den Vorzug streiten konnte. Wenigstens sah ich bald, dass die Ergänzung dessen, was ihr von dieser Seite noch abging, der leichteste Teil meiner Entwürfe und eine natürliche Folge derjenigen Veranstaltungen sein werde, welche sie, meiner Einbildung nach, zum Mittelpunkt der Stärke und der Reichtümer des ganzen Erdbodens machen sollten. Sobald wir in Athen angekommen waren, ließ mein Vater seine erste Sorge sein, mich auf eine gesetzmäßige Art für seinen Sohn zu erkennen und unter die athenischen Bürger aufnehmen zu lassen. Dies machte mich eine Zeit lang zu einem Gegenstande der allgemeinen Aufmerksamkeit. Die Athener sind, wie dir nicht unbekannt ist, mehr als irgendein anderes Volk in der Welt geneigt, sich plötzlich mit der äußersten Lebhaftigkeit für oder wider etwas einnehmen zu lassen. Ich hatte das Glück, ihnen beim ersten Anblick zu gefallen. die begierde mich zu sehen und bekanntschaft mit mir zu machen wurde eine art von epidemischer leidenschaft unter jungen und alten. Jene machten in kurzem einen glänzenden hof um mich und diese faßten hoffnungen von mir, welche mich unvermerkt mit einem geheimen stolz erfüllten und die allzu hochfliegende meinung, die ich ohnehin geneigt war, von meiner bestimmung zu fassen, bestätigten. Dieser subtile stolz, der sich hinter meine besten neigungen und tugendhaftesten gesinnungen verbarg und dadurch meinem bewußtsein sich entzog, benahm mir nichts von einer bescheidenheit, wodurch ich von den meisten jungen leuten meiner gattung mich zu unterscheiden schien. Ich gewann dadurch nebst der allgemeinen hochachtung des geringern teils des volkes den vorteil, daß die vornehmsten, die weisesten und die erfahrensten mich gern um sich haben mochten und mir durch ihren umgang eine menge besonderer kenntnisse mitteilten, welche meinem frühzeitigen auftritt in der republik sehr zu statten kamen. Die reinigkeit meiner sitten, der gute gebrauch, den ich von meiner zeit machte, der eifer, womit ich mich zum dienste meines vaterlandes vorbereitete, die fleißige besuchung der gymnasien, die preise, die ich in den übungen davontrug, alles vereinigte sich, das günstige vorurteil zu unterhalten, welches man einmal für mich gefaßt hatte. Da mir überdies noch die verdienste meines vaters und einer langen reihe von voreltern den weg zur republik bahnten, so war es kein wunder, daß ich in einem alter, worin die meisten jünglinge nur mit ihren vergnügungen beschäftigt sind, den mut hatte, in den öffentlichen versammlungen aufzutreten und das glück, mit einem beifall aufgenommen zu werden, der mich in gefahr setzte, ebenso schnell als ich emporgehoben wurde, entweder durch meine eigene Vermessenheit oder durch den Neid meiner Nebenbuhler wieder gestürzt zu werden. Die Beredsamkeit ist in Athen, wie in allen Freistaaten, wo das Volk Anteil an der öffentlichen Verwaltung hat, der nächste Weg zu Ehrenstellen und das gewisseste Mittel, sich auch ohne dieselben Ansehen und Einfluss zu verschaffen. Ich ließ es mir also sehr angelegen sein, die Geheimnisse einer Kunst zu studieren, von deren Ausübung und dem Grade der Geschicklichkeit, den ich mir darin erwerben würde, die glückliche Ausführung aller meiner Entwürfe abzuhangen schien. Denn wenn ich bedachte, wozu Perikles und Alcibiades die Athener zu bereden gewußt hatten, so zweifelte ich keinen Augenblick, daß ich sie mit einer gleichen geschicklichkeit zu maßnehmungen würde überreden können, welche außerdem daß sie an sich selbst edler waren zu weit glänzendern vorteilen führten, ohne so ungewiß und gefährlich zu sein. In dieser Absicht besuchte ich die Schule des Platon, welcher damals zu Athen in seinem höchsten Ansehen stand und indem er die Weisheit des Sokrates mit der Beredsamkeit eines Gorgias und Prodikus vereinigte, nach dem Urteil meiner alten Freunde weit geschickter als diese Wortkünstler war, einen Redner zu bilden, welcher mehr durch die Stärke der Wahrheit als durch die Blendwerke und Kunstgriffe einer hinterlistigen Dialektik sich die Gemüter seiner Zuhörer unterwerfen wollte. Der vertrautere Zutritt, den mir dieser berühmte Weise vergönnte, entdeckte eine so große Übereinstimmung meiner Denkungsart mit seinen Grundsätzen, daß die Freundschaft, die ich für ihn faßte, sich in eine fast schwärmerische Leidenschaft verwandelte. Sie würde mir in den Augen der Welt schädlich gewesen sein, wenn man damals schon so von ihm gedacht hätte, wie man dachte, nachdem er durch die Bekanntmachung seiner metaphysischen Dialogen bei den Staatsleuten und selbst bei vielen, die seine Bewunderer gewesen waren, den Vorwurf, welchen Aristophanes ehemals, wiewohl höchst unbillig, dem weisen Sokrates machte, sich mit besserm Grund oder mehr Scheinbarkeit zugezogen hatte. Aber damals hatte Plato weder seinen Timaeus noch seine Republik geschrieben. Indessen existierte diese letztere doch bereits in seinem Gehirne. Sie gab sehr oft den Stoff zu unseren Gesprächen in den Spaziergängen der Akademie ab. Und er bemühte sich desto eifriger, mir seine Begriffe von der besten Art, die menschliche Gesellschaft einzurichten und zu regieren, eigen zu machen, da er das Vergnügen zu haben hoffte, sie durch mich in einigem Grade realisiert zu sehen. Sein Eifer in diesem Stücke mag so groß gewesen sein, als er will, so war er doch gewiss nicht größer als meine Begierde, dasjenige auszuüben, was er spekulierte. Allein da meine Vorstellung von der Wichtigkeit der Pflichten eines Staatsmannes, der Lauterkeit und innerlichen Güte meiner Absichten angepasst war und ich desto weiter von Ehrsucht und andern eigennützigen Leidenschaften entfernt zu sein glaubte, je gewisser ich, wenn ich es für erlaubt gehalten hätte, bei der Wahl einer Lebensart bloß meiner Privatneigung zu folgen, eine von städtischem Getümmel entfernte Freiheit und den Umgang mit den Musen der Ehre, eine ganze Welt zu beherrschen vorgezogen hätte so glaubte ich mich nicht genug vorbereiten zu können eh ich auf einem theater erschiene wo der erste auftritt gemeiniglich das glück des ganzen schauspiels entscheidet ich widerstand bei etlichen gelegenheiten welche mich aufzufordern schienen sowohl dem zudringen meiner freunde als meiner eigenen neigung wiewohl es seitdem Alcibiades mit so gutem Erfolg den Anfang gemacht hatte, nicht an jungen Leuten fehlte, welche, ohne durch andre Talente als die Geschicklichkeit, ein Gastmahl anzuordnen, sich zierlich zu kleiden, zu tanzen und die Zither zu spielen, bekannt zu sein, vermessen genug waren, nach einer durchgeschwärmten Nacht aus den Armen einer Buhlerin in die Versammlung des Volks zu hüpfen und von Salben triefend mit einer tändelhaften Geschwätzigkeit über die Gebrechen des Staats und die Fehler der öffentlichen Verwaltung zu plaudern. Endlich ereignete sich ein Fall, wo das Interesse eines Freundes, den ich vorzüglich liebte, alle meine Bedenklichkeiten überwog. Eine mächtige Kabale hatte seinen Untergang geschworen. Er war unschuldig, aber die Anscheinungen waren gegen ihn. Die Gemüter waren wider ihn eingenommen, und die Furcht, sich den Unwillen seiner Feinde zuzuziehen, hielt die wenigen, welche besser von ihm dachten, zurück, sich seiner öffentlich anzunehmen. In diesen Umständen stellte ich mich als seinen Verteidiger dar. Da ich von seiner Unschuld überzeugt war, so wirkten alle diese Betrachtungen, wodurch sich seine übrigen Freunde abschrecken ließen, bei mir gerade das Widerspiel. Ganz Athen wurde aufmerksam, da es bekannt wurde, daß Agathon, des Stratonikus Sohn, auftreten würde, die Sache des schon zum Voraus verurteilten Lysias zu führen. Die Zuneigung, welche das Volk zu mir trug, veränderte auf einmal die Meinung, die man von dieser Sache gefasst hatte. Die Athener fanden eine Schönheit, von der sie ganz bezaubert wurden, in der Großmut und Herzhaftigkeit, womit ich, wie sie sagten, mich für einen Freund erklärte, den alle Welt verlassen und der Wut und Übermacht seiner Feinde preisgegeben hätte. Man tat nun die eifrigsten Gelübde, daß ich den Sieg davontragen möchte, und der Enthusiasmus, womit einer den andern ansteckte, wurde so groß, daß die Gegenpartei sich genötiget sah, den Tag der Entscheidung weiter hinauszusetzen, um die erhitzten Gemüter sich wieder abkühlen zu lassen. Sie sparten inzwischen keine Kunstgriffe, sich des Ausgangs zu versichern. Allein der Erfolg vereitelte alle ihre Maßnehmungen. Die Zujauchzungen, womit ich von einem großen Teile des Volkes empfangen wurde, munterten mich auf. ich sprach mit einem gesetztern mut als man von einem jüngling erwarten konnte der zum ersten male vor einer so zahlreichen und ehrfurcht gebietenden versammlung redete und vor einer versammlung wo der geringste handwerksmann sich für einen kenner und rechtmäßigen richter der beredsamkeit hielt und vielleicht auch dafür gelten konnte. Die Wahrheit tat auch hier die Wirkung, welche sie allemal tut, wenn sie in ihrem eigenen Lichte und mit derjenigen Lebhaftigkeit so die eigene Überzeugung des Redners gibt, vorgetragen wird. Sie überwältigte alle Gemüter. Lysias wurde losgesprochen, und Agathon, der nunmehr der Held der Athener war, im Triumphe nach Hause begleitet. Von dieser Zeit an erschien ich oft in den öffentlichen Versammlungen. Die Liebe meiner Mitbürger und der Beifall, der mir, so oft ich redete, entgegenflog, machten mir Mut, nun auch an den allgemeinen Angelegenheiten teilzunehmen. Das Glück schien beschlossen zu haben, mich nicht eher zu verlassen, bis es mich auf den Gipfel der republikanischen Größe erhoben hätte. Ich machte also in dieser neuen Laufbahn so schnelle Schritte, daß in kurzem die Gunst, worin ich bei dem Volke stand, dem Ansehen der Mächtigsten zu Athen das Gleichgewicht hielt. Meine heimlichen Feinde selbst sahen sich, um dem Volk angenehm zu sein, genötigt, öffentlich die Zahl meiner Bewunderer zu vermehren. Der Tod meines Vaters, der um diese Zeit erfolgte, beraubte mich eines Freundes und Führers, dessen Klugheit mir in dem gefahrvollen Ozean des politischen Lebens unentbehrlich war. Ich wurde dadurch in den Besitz eines großen Vermögens gesetzt, bei welchem er, dem Neide seiner Mitbürger, nur durch die große Bescheidenheit, womit er es gebrauchte, entgangen war. Ich war nicht so vorsichtig, zwar der Gebrauch, den ich davon machte, war an sich selbst edel und löblich. Ich verschwendete es, um Gutes zu tun. Ich unterstützte alle Arten von Bürgern, welche ohne ihre Schuld in Unglück geraten waren. Mein Haus war der Sammelplatz der Gelehrten, der Künstler und der Fremden. Mein Vermögen stand jedem zu Diensten, der dessen benötiget war. Aber eben dies war es, was in der Folge meinen Fall beförderte. Man würde mir eher zu gut gehalten haben, wenn ich es mit Gastmählern, mit Buhlerinnen und mit einer steten Abwechslung prächtiger und ausschweifender Lustbarkeiten durchgebracht hätte. Indessen stand es doch eine geraume Zeit an, bis die Eifersucht, welch ich durch eine solche Lebensart in den Gemütern der Angesehensten erregte, sich sichtbare Ausbrüche erlauben durfte. das volk welches mich vorhin geliebt hatte fing nun an mich zu vergöttern. Der ausdruck den ich hier gebrauche ist nicht zu stark, denn da ein gewisser dichter der sich meines tisches zu bedienen pflegte sich einst einfallen ließ in einem großen und elenden gedichte mir den apollo zum vater zu geben, so fand diese lächerliche schmeichelei bei dem pöbel, dem ohnehin das wunderbare allemal besser als das natürliche einleuchtet, so großen Beifall, daß sich nach und nach eine Art von Sage befestigte, welche meiner Mutter die Ehre beilegte, den Gott zu Delphi für ihre Reizungen empfindlich gemacht zu haben. So ausschweifend dieser Wahn war, so wahrscheinlich schien er meinen Gönnern aus der untersten Klasse. Dadurch allein glaubten sie, die außerordentlichen Vollkommenheiten, die sie mir zuschrieben, erklären und die ungereimten Hoffnungen, welche sie sich von mir machten, rechtfertigen zu können. Denn das Vorurteil des großen Haufens ging weit genug, daß viele öffentlich sagten, Athen könne durch mich allein zur Gebieterin des Erdbodens gemacht werden, und man könne nicht genug eilen, mir eine einzelne und unumschränkte Gewalt zu übertragen. Eine Sache, von welcher sie sich nichts Geringeres als die Wiederkehr der goldenen Zeit, die gänzliche Aufhebung des verhaßten Unterschieds zwischen Armen und Reichen und einen seligen Müßiggang mitten unter allen Wollüsten und Ergötzlichkeiten des Lebens versprachen. Bei diesen Gesinnungen, womit in größerm oder kleinerm Grade der Schwärmerei das ganze Volk zu Athen für mich eingenommen war, brauchte es nur eine Gelegenheit, um sie dahin zu bringen, die Gesetze selbst zu Gunsten ihres Lieblings zu überspringen. Diese zeigte sich, da Euböa und einige andere Inseln sich des Joches, welches ihnen die Athener aufgelegt hatten, zu entledigen, einen Aufstand erregten, worin sie von den Spartanern heimlich unterstützt wurden. Man konnte die unzulängliche Theorie, welche man zu Hause erwerben kann, ausgenommen, des Kriegswesens nicht unerfahrner sein, als ich es war. Ich hatte das Alter noch nicht erreicht, welches die Gesetze zu Bekleidung eines öffentlichen Amtes erforderten. Wir hatten keinen Mangel an geschickten und geübten Kriegsleuten. Ich selbst wandte mein ganzes Ansehen an, um einen davon, den ich seines sittlichen Charakters wegen vorzüglich hochschätzte, zum Feldherrn gegen die Empörten erwählen zu machen. Aber das alles half nichts gegen die warme Einbildungskraft des lebhaftesten und leichtsinnigsten Volks in der Welt. Agathon welchem man alle talente zutraute und von welchem man sich berechtigt hielt wunder zu erwarten war allein tauglich die ehre des athenischen namens zu behaupten und den hochfliegenden träumen der politischen müßiggänger zu athen die bei diesem anlaß in die wette eiferten wer die lächerlichsten projekte machen könne wirklichkeit zu geben diese art von leuten war so geschäftig, daß es ihnen gelang, den größten teil des volks mit ihrer torheit anzustecken. Jede nachricht, daß sich wieder eine andere insel aufzulehnen anfange, verursachte eine allgemeine freude. Man würde es gern gesehen haben, wenn das ganze Griechenland an dieser Sache Anteil genommen hätte. Auch fehlte es nicht an Zeitungen, welche das Feuer größer machten, als es war, und endlich sogar den König von Persien in den Aufstand von Euböa verwickelten. Alles bloß, um dem Agathon einen desto größern Schauplatz zu geben, die Athener durch Heldentaten zu belustigen und durch Eroberungen zu bereichern. Ich wurde also, so sehr ich mich sträubte, mit unumschränkter Gewalt über die Armee, über die Flotten und über die Schatzkammer zum Feldherrn gegen die abtrünnigen Inseln ernannt. Ende von achtes Buch, erstes Kapitel.